So kann es sich anhören, wenn sich ein Geschäftsinhaber bei seinen Kunden für ihre Treue bedankt. Hey guys, it's Evan from M2HD and we made it through another year. Zugegeben, es ist ein sehr junger Geschäftsinhaber, gerade mal 9 Jahre alt. Sein Name ist Evan, seine Videos sind unter anderem auf dem YouTube-Kanal EvanTubeHD abrufbar. Allein dieses Video wurde über 3 Millionen Mal angeklickt. Whoa, we've been invited to compete in a tournament with 8 other YouTubers. We better start training. Evan macht das, was Kinder in seinem Alter besonders gern tun. Er spielt. Was er spielt und ob das Spielzeug was taugt, darüber erzählt er in seinen Videoclips. Die werden von seinem Vater, einem ausgebildeten Filmemacher, gedreht. Manchmal fügt der Special Effects ein. Seit 2011 produziert das Vater- und Sohn-Team Videos. Insgesamt wurden ihre Werke mehr als 1,2 Milliarden Mal angeklickt. Inzwischen hat Evan einen zweiten YouTube-Kanal, auf dem er ausschließlich Videospiele testet. Mit seiner Spielerei kann Evan mittlerweile die ganze Familie ernähren und nebenbei auch noch fürs College sparen. Sein Vater berichtete dem Wirtschaftsmagazin Fast Company, dass die Videos jährlich rund 1,3 Millionen Dollar einspielen. Den Großteil des Geldes verdient Evans Familie durch die Werbeclips, die im Umfeld der Videos laufen. Evan ist der Superstar unter den YouTube-Kids. Aufgrund seiner wachsenden Bekanntheit haben sich auch schon Sponsoren bei dem Schüler gemeldet. Das Kind als Verbraucher, auch die YouTuber Radio JH Audrey oder Kittys Mama funktionieren nach diesem Prinzip. Jim Silver ist Chefredakteur des Time to Play Magazins. Er sagt: Kinderkritiker haben einen großen Einfluss darauf, wie Spielzeuge wahrgenommen werden. Wir können zwar die Verkaufszahlen nicht mit den Klickzahlen direkt in Verbindung setzen, aber sie schaffen Aufmerksamkeit. Von EvanTubeHD bis Kittys Mama, jeden Monat werden die millionenfach angeklickt. Auch die Familie Bagley aus Utah verdient Geld mit YouTube, allerdings auf ganz andere Art. Do you wanna build a snowman? Robbie Bagley stellte eines Tages fest: I saw Frozen and I was like, man, my little sister Mia looks pretty much exactly like that little Anna girl. Nachdem er den Disney-Film Die Eiskönigin völlig unverfroren im Kino gesehen hatte, befand er, dass seine Schwester Mia genauso wie die kleine Anna aus dem Film aussah. Und schon war die Idee geboren, ein eigenes Video mit seiner kleinen Schwester in der Hauptrolle zu dem Lied zu drehen und auf YouTube hochzuladen. Mehr als 150 Millionen Menschen sahen das Stück. Bagley trat mit Disney in Verhandlung, das die Rechte zu dem Lied besitzt. Und man konnte sich einigen. Der Mauskonzern erhält einen Teil der Einnahmen. Für die Bagley-Geschwister fallen trotzdem noch rund 7.000 bis 10.000 Dollar pro Monat ab.